Breitband, Medien und Meinungen. Und dazu ist heute unsere Kollegin Vera Linz im Studio. Hallo. Hallo. Und wir starten mit einer Meldung, die nahtlos anknüpft an unsere Breitbandsendung der vergangenen Woche. Wieder gibt es ein neues Datenleak. Ja, und zwar nicht wie hier in Deutschland gegen Politiker und Journalisten, dafür aber mit dem Superlativ versehen, das größte Leak, das jemals öffentlich einsehbar war. Worum handelt es sich? Ja, es handelt sich um ein Leak, das Zugangsdaten von rund 773 Millionen verschiedenen E-Mail-Accounts enthält. Der australische Sicherheitsforscher Troy Hunt hat die Daten in einem Hackerforum gefunden. Zeitweise konnten sie auch beim Cloud-Dienst mega unverschlüsselt heruntergeladen werden. Der Datensatz ist 87 Gigabyte groß und enthält E-Mail-Adressen und über 21 Millionen im Klartext lesbare Passwörter von 12.000 Domains und verschiedenen Webdiensten. Also viele Daten. Die Daten sind eine Zusammenstellung von Informationen aus Diebstählen, schreibt Troy Hunt in seinem Blog. Und laut dem Fachmagazin Wired handelt es sich, wie ihr schon gesagt habt, um das größte jemals bekannt gewordene Leak. Missbraucht werden können die Daten mit einer Methode, die nennt sich Credential Stuffing. Da kombinieren die Angreifer E-Mail und Passwort und loggen sich damit auch in andere Dienste, also soziale Netzwerke oder Shopping-Plattformen ein. Also erneut eine Warnung an die User, die eigenen Daten abzusichern. Jetzt sind ja 87 Gigabyte sehr, sehr viel. Wie kann ich denn rausfinden, ob ich da auch drin stecke? Also überwiegend betroffen sind Webseiten mit Webseitendomains mit der Endung .com. Die kann man ja auch in Deutschland benutzen, aber auch ganz explizit deutsche Domains sind darunter, wie zum Beispiel primus-versand.de oder strickideen.de. Nutzer, also ihr könnt auch auf einer Webseite von Troy Hunt überprüfen, ob sie betroffen sind. Die lautet havebeenpwned.com. Und da muss man eine E-Mail-Adresse eingeben, die man für das Login verwendet. Und dann wird geprüft, ob diese E-Mail-Adresse in einem der Leaks aus den vergangenen Jahren aufgetaucht ist. Wie sicher die Prüfung ist, darüber wird allerdings schon wieder gestritten. Also auf Twitter beispielsweise diskutieren der alte und der neue Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung darüber, ob das überhaupt sicher ist. Jetzt ein ganz anderes Thema, aber um das noch viel mehr Aufregung herrscht. Es geht um den jüngsten Werbespot der Rasierklingenfirma Gillette. Die werben jetzt nämlich nicht mehr für das Beste im Mann, sondern dafür, dass Männer empathische, verantwortungsvoll handelnde und lebende Menschen sein sollen. Darüber gab es ganz, ganz viel Aufregung. Kam die vor allem von Männern? Ja, es fühlen sich vor allem viele Männer auf den Schlips getreten durch diesen Clip. Es gab aber auch durchaus Lob dafür. Also das ist, geht wirklich querbeet durchs gesamte Spektrum auf Deutschlandfunk Kultur. Also bei uns im Programm sagte zum Beispiel Nils Pickert, Chefredakteur von Pink Stinks, einer Protestorganisation gegen Sexismus, Folgendes. Toxische Männlichkeit ist ein schwieriges Thema, weil Männer ganz oft das Gefühl haben, es meint sie und es meint nicht ein gewisses Set von Verhaltensmustern und Regeln, das man ihnen beigebracht hat, um sich angeblich genau wie ein Mann zu verhalten. Aber diese Debatte ist überfällig und ich bin wirklich dankbar für diesen Clip. Aber insgesamt ist die Skepsis doch recht groß. Es gibt zum Beispiel einen Hashtag, der heißt Boykott Gillette. Da wurde zum Beispiel der Vorwurf geäußert, Gillette schleime sich bei Feministen ein. Dann gibt es auch Leute, die machen sich gegenseitig Mut nach dem Motto, bleib doch mal locker und ist doch nicht so schlimm. Andere kotzen sich regelrecht aus. Scheiß Identitätspolitik ist so ein noch harmloser Begriff. Also es ist ein bisschen vulgär. Dann gibt es auch Frauen, die die Männer bemitleiden, dass sie jetzt alle so aufschreien. Es gab aber auch politische Kritik, etwa von Netz Politik.org. Die werfen Unternehmen generell vor, sie würden mit ihren Kampagnen die Erregbarkeit von Rechten und Rechtsradikalen instrumentalisieren und sie und ihre Netzwerke zu willigen Multiplikatoren für virale Werbung machen. Kann man auf jeden Fall so sehen. Ich fand es auf jeden Fall einerseits total gut, dass mal so ein Clip kommt und auch viral geht, andererseits bedenklich, dass der von der Firma als Werbung kommt. Ja klar, aber trotzdem fand ich den Clip ganz gut. Der Inhalt war okay, ne? Immerhin, da ist er jetzt. Okay, die letzte Meldung führt uns zu einem anderen Dauerbrenner, kann man fast sagen, um den es in letzter Zeit ein bisschen stiller geworden ist, aber es geht ums Leistungsschutzrecht. Ja, damit sollen selbst kurze Textauszüge von Artikeln wie einzelne Sätze oder auch Überschriften zu vergütungspflichtigen Inhalten werden. Und das hieße dann, dass Suchmaschinen wie Google ihre Auflistung solcher Inhalte, dass sie dafür bezahlen müssten. Das Leistungsschutzrecht, das wurde ja schon 2013 in Deutschland eingeführt, passiert es aber seitdem nicht so viel. Wird sich das jetzt ändern? Davon gehen zumindest viele aus, würde ich mal sagen. Die EU-Kommission will nämlich in der nächsten Woche den exakten Wortlaut des neuen Leistungsschutzrechts veröffentlichen, das dann in jedem einzelnen EU-Land umgesetzt werden soll. Allerdings, Einschränkung hieß es heute Nacht, die Pläne seien ins Stocken geraten und würden nun doch nicht am Montag im Parlament verhandelt werden wie geplant, wenn man sich nicht einigen könne auf eine gemeinsame Linie. Das kann also noch dauern. Nichtsdestotrotz, Google bereitet sich darauf vor. Aktuell werden Tests in der Websuche gefahren, um herauszufinden, wie die Nutzer darauf reagieren, wenn bestimmte Informationen nicht mehr ausgeliefert werden, die wir jetzt suchen. Also zum Beispiel Auszüge von aktuellen Artikeln, die es ja bei Google News gibt. Und das sieht dann so ein bisschen trostlos aus. Also wenn man nach einem Artikel sucht, dann kriegt man lediglich einen Namen und die URL der Website zu sehen. Das Vorschaubild wird durch einen grauen Platzhalter ersetzt und auch der Titel der verlinkten News fehlt vollständig. Ob es kommt, wissen wir nicht. Bislang ist es halt erstmal eine Google-Dystopie. Aber könnte passieren. Eine Google-Dystopie jetzt live in Ihrem Internet. Vielen Dank, Vera, für die Medien und Meinungen.